Abend wird es in der Welt, leise kommt die Nacht. Und am dunklen Himmelszelt strahlt der Sterne Pracht. Voller Dank blick ich zu dir, meinen Heiland auf. Deine Gnade war mit mir diesen Tageslauf. Lieber Herr, ich danke dir für deine starke Hand. Die treu geleitet mich, wo ich auch ging und stand. Und nun bitte ich, bleib bei mir, auch in dieser Nacht. Schenke mir Geborgenheit, bis der Morgen lacht. Dieser Tag erbrachte mir Freude und auch Leid. Aber ich will danken dir, Herr, doch alle Zeit. Wo ich Unrecht hab getan, lieber Herr, verzeih. Hilf mir, dass auf rechter Bahn stets mein Leben sei. Lieber Herr, ich danke dir für deine starke Hand. Die treu geleitet mich, wo ich auch ging und stand. Und nun bitt ich, bleib bei mir, auch in dieser Nacht. Schenke mir Geborgenheit, bis der Morgen lacht. Decke du mich heute Nacht mit der Gnade zu. Halte du die treue Wacht, gib mir sanfte Ruh. Abend wird es in der Welt, leise kommt die Nacht. Und am dunklen Himmelszelt strahlt der Sterne Pracht. Lieber Herr, ich danke dir für deine starke Hand. Die treu geleitet mich, wo ich auch ging und stand. Und nun bitt ich, bleib bei mir, auch in dieser Nacht. Schenke mir Geborgenheit, bis der Morgen lacht.